Nerds! Der Morgen ist gekommen! Du hast dann auf sie gekommen! Weiter ist der Kraft der Kanadier! Na Kugel, musstest du kapieren! Was war das mit mir für Geld? Heute gehört es Deutschland und morgen die ganze Welt. Deutschland liegt in tiefer Trauer, doch sie liegen auf der Lauer. Von einem schwachen Bundeswehr macht Mobil wie das Terroristenheer. Wenn wir für Geld heute gehört Deutschland und morgen die ganze Welt. Das Attentat, Attentat. Ja! Yeah. Der Morgen ist gekommen. Du hast in auf sie gekommen. Weil es der Kessel kann ich dir an. Der Kugel muss ich sie kapieren. Was ist für ein Spendier für Geld? Heute gehört Deutschland und morgen die ganze Welt.